Wenn wir wieder auf die Erde kommen, dann möchte ich schon, dass es knallt. Dann möchte ich wieder bei dir sein, auf den letzten Planeten. Und wenn ich gehe, möchte ich gehen wie ein Komet, der zweimal einschlägt, der zweimal einschlägt. In der Sonne von der DDR, da haben wir zusammen kuschelt, feiert, haben wir einst wieder gelebt. Heute lebe ich wieder in den Mauern, die nicht Westen sahen, kauern, hab ich dich wieder gesehen, hab ich dich wieder gesehen. Und wir fühlen uns wie vor 50 Jahren und gehen durch Mauern, die niemals da waren. Und wenn ich gehe, gehe ich wie ein Komet, der zweimal vergeht. Wenn ich geh, geh's wie ein Komet. Yeah.

falling down. I can see that it means, and if I lose is all I need for. I know that I'm going to see something that I'm going to see. Du fragst mich jeden Tag, wo ich jetzt meine, dann hast du mich an die Beine dran. Hast du mich an den Beinen dran? Dann hast du mich an den Beinen dran gefängt. Rain and it's rocking, rain and it's up and down. There's a rain. There's a rain. Thank you. ich der letzte Arsch. This is time for dying. Hedgehog. First time, this is growing in the rain. The time is getting out of the day. Everything's a falling hard and simple connector. The connector is a time for the base, for the dime of the pilot time. Time is already gone. Time is already fresh. Time is time for a very time. It's not time for Jesus. It's not time for George. It's not time to give it. I want to run, I want to leave, I want to come, but gonna leave my daughter. Thank you.

Thank you.